Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Besten, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht, wie das üblich ist, in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über was. Telefonnummer, wie immer, kostenfrei 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist die Maike. Und Maike ist 40 Jahre alt. Hallo. Hi Jürgen. Hallo Maike. Maike. Ja, weswegen hast du angerufen? Was ist dein Thema? Du hast mal aufgerufen, ungewöhnliche Berufe und so, und ich bin eben Nachtfrau im Bordell. Du bist Nachtfrau im Bordell? Ja. Was ist denn eine Nachtfrau im Bordell? Ja, ich sag, ich mach mal 10 Stunden hier und dann die Mädchen kommen bei mir essen, kriegen von mir Essen warm gemacht und das ist alles nicht so, Ach so. Also du bedienst sicherhaft, wie ich das immer höre und lese, und das ist alles gar nicht so. Also du bedienst selbst keine Feier? Nein. Das ist ganz klar. Ja, Nachtfrau, ich weiß ja, ich habe das noch nicht so gehört. Beschreib doch mal genau deine Aufgaben, die du dann in dem Bordell ausführst in der Nacht. Ja, also ich komme Essen, dann geht meine Chefin nach Hause. Wann kommst du, wie viel Uhr? 7 Uhr. Abends, ne? Ja. Und dann kommt meine Chefin geht dann nach Hause. So, und dann kommen die Mädchen meistens runter, möchten ihr Essen haben, mache ich dann warm. Also die sind alle begeistert, dass ich das Essen so gut warm machen kann. Was heißt denn warm machen? Ja, die Chefin hat gekocht über Tag. Ach so. Und dann wird das in eine Mikrowelle warm gemacht, weil die Mädchen, je nachdem, ist manchmal, wenn sie nichts verdienen, dann kommen sie später essen, haben sie einen guten Tag, dann kommen sie bei der Chefin essen und so. Wie viele Mädchen sind denn da? Ich habe im Moment 8 Frauen. 8 Frauen? Ja. Die in einem Haus. Einem Haus arbeiten? Das ist ein Laufhaus. 24 Stunden geöffnet. 24 Stunden geöffnet. Was werden den Mädels denn da, was wird denen da so serviert? Was essen die? Oder was essen sie gerne vor allem? Ich sag mal, wir haben eine sehr tolle Chefin. Ja. Und da werden auch mal Wünsche geäußert. Aha. Je nachdem, Jägerschnitzel, Pommes, Spaghetti, sagte gerade ein Mädchen hier, ich habe ein Mädchen noch sitzen. Und das ist ihre Leidenschaft, Spaghetti Bolognese. Und ich sag mal, wenn was Ausländisches ist, Rind, Hähnchen. Wie, was Ausländisches? Rind? Schwarz. Ausländisch ist doch nicht ausländisch, Rind. Nein, für die ausländischen Mädchen. Ich esse nicht gerne Schwein. Ach so, verstehe. Dann wird extra gekocht. Wird zum Beispiel darauf geachtet, dass nicht sehr viel Zwiebeln in den Gerichten sind oder gar Knoblauch? Doch, Knoblauch hat die Chefin Faible für Peperoni sowieso. Mhm. Aber das mögen. Naja, Peperoni ist ja was anderes. Ich meine, Knoblauch im Hinblick darauf, dass es Mundgeruch gibt. Nein. Und das ist, egal. Nein, das macht nichts. Mhm. Also ich sag mal, die Mädchen werden auch meist halt darauf hingewiesen, dass mit Knoblauch gekocht worden ist und so. Und dann, aber das essen wir, also ist kein Problem. Also die Freier laufen dann nicht mit zugehaltener Nase raus? Ja, ich sag mal, wenn Freitag Fischtag ist, ne, dann will ich das ganze Haus. Wir sind hier ein Riesenhaus, 3 Häuser drin, also 3 Vermieter. Und wie gesagt, also dass da nur immer Männer sitzen im Büro, ist überhaupt nicht wahr. Wir sitzen hier mit Frauen. Okay. Also ich habe meine eigene Abteilung. Erzähl mal weiter, was du dann noch so machen musst in der Nacht. Wie gesagt, dann kommen die Mädchen runter, wenn sie mal mies drauf sind. Dann gibt es einen Bockkaffee oder eine Bockzigarette von mir. Eine was? Eine Bockkaffee? Ja. Was ist das? Das bringt Glück dann. Also wenn man Bock auf eine Zigarette hat, heißt das Bockzigarette? Nein, das heißt, wenn ein Mädchen nicht gut verdient hat, macht man diese 2-3 Stunden hier sitzt und ist nichts gewesen, dann kommt sie runter und sagt, hi Maike, hast du einen Bockkaffee? Und meistens bringt die Nachtfrau Glück. Ja, meine Frage war ja, was das Wort Bockkaffee heißt, aber das bedeutet... Ja, das Bockkaffee heißt, dass sie auf den Kaffee dann Glück hat. Glück hat, geht dann raus und kann sein, dass sie nicht freier mit nach oben geht. Okay, was noch? Was machst du noch in der Nacht? Ja. Und dann, wenn eben, sag ich mal, wenn die Mädchen Schwierigkeiten haben mit dem Freier, dann geht mein Telefon und dann gehe ich im Zimmer rein, klopfe, also ich klopfe erst an, das macht das Mädchen die Zimmertür auf. Ja, und je nachdem, was da vorsteht, gucken, was war, ich höre mir beide Seiten an und dann muss ich gucken, dass der Mann oder der Freier vielleicht rauskommt. Gab es da auch schon mal heikle Situationen, wo es brenzlig wurde? Ja. Wir hatten letztes Jahr im Sommer, hatte ich jemanden gehabt, ich habe das der Redaktion schon erzählt, also ich sag mal, ein normaler Gartenstuhl, 10 Mark, ne, und ein Mann mit 150 Kilo quetschte sich natürlich nackend rein, geht ja auch, aber nicht mehr raus. So, und dann, das Mädchen wusste auch nicht mehr weiter, hat mich dann gerufen, sie von vorne am Ziehen, ich am Hinten. Er darf natürlich nicht lachen, ich habe ihn in die Stuhllehne gebissen hinten vor Lachen. Das glaube ich. Konnte nicht mehr. Also dieser Gartenstuhl stand in dem Zimmer des Mädchens, ne? Ja. Und er kam da einfach nicht mehr raus durch diesen Vakuum. Und Wärme. Und er saß nackt da drin. Ja, und ich von hinten und sie von vorne. Mhm. Und dann hat es wirklich nur noch, sag ich mal, plöpp gemacht. Mhm. Ich hatte den Stuhl in der Hand gehabt und habe nur noch geguckt, dass ich aus diesem Zimmer rauskomme, weil ich konnte voll lachen. Das war eine witzige Situation. Gab es denn auch schon mal eine brenzlige Situation, wo du Angst hattest? Nee. Noch nicht. Ja? Nee. Also ist alles friedlich, läuft das ab. Du bist dann so eine Art gute Seele des Puffs, ne? So kann man sagen. Ja, und ich höre mir auch alles an, so wie du. So wie ich. Weil die Mädchen weinen sich auch bei mir aus manchmal. Also ich sag mal, wenn sie mal nach Hause möchte, je nachdem. Es ist, wie gesagt, kaum noch mit Zuhälterei und so. Das geht auch. Kommst du denn selbst auch aus dem Gewerbe? Hast du überhaupt nicht. Gar nicht? Überhaupt nicht. Ich habe vor 4 Jahren mit dem Putzen angefangen, habe mich zur Tagschicht hochgearbeitet, habe für die Mädchen gekocht. Mhm. Und vor 2,5 Jahren habe ich dann bei meiner Chefin angefangen. Sie hat mich gefragt. Mhm. Michael, wie wär's mit Nachtschicht und so? Ja, ich hast du gehört, ja. Meine Kinder sind groß, sag ich. Warst du irgendwann mal in der Versuchung, vielleicht auch als Prostituierte zu arbeiten? Das nicht. Nein. Ich bin seit 18 Jahren glücklich verheiratet, mein Mann ist im Fernverkehr. Aber was denkst du denn von dem Job der Mädchen? Super, ich habe Hochachtung vor diesen Mädchen. Mhm. Also diese Mädchen, sage ich mal, wenn du rausgehst, du, Jürgen, und du siehst da diese Frauen, die sich verkaufen für ein Bier. Mhm. So, das ist für mich schäbig. Mhm. Aber diese Mädchen, da habe ich Hochachtung vor. Wenn mein Mann hier reinkommt, da würde nie einer dran gehen von den Mädchen. Sie wissen, das ist mein Mann. Das nennt man Nachtfrau, diesen Job. Ja. Du bist jetzt auch im Dienst im Moment. Du hast gerade gesagt, dass da ein Mädchen neben dir sitzt. Ja. Mag das Mädchen mal kurz ans Telefon kommen? Ja, ich denke mal, die Jenny ist offen. Jenny heißt sie? Mal die Jenny. Ja, Jenny. Hey, Jürgen. Ja. Hallo Jürgen. Hallo Jenny. Da scheint ihr aber eine sehr freundliche und nette Nachtfrau zu haben, ne? Auf jeden Fall, doch, muss ich echt sagen. Und ist denn die Maike jede Nacht, das habe ich gerade gar nicht gefragt, ist sie jede Nacht bei euch? Ja, fast. Also manchmal, klar, die braucht auch ihre freien Tage, ne? Aha. Was ist denn für euch so wichtig, dass da jemand ist und dass euch da jemand so betreut? Was ist da so wichtig für euch da? Ja, ich sag mal, wenn du wirklich mal Probleme hast mit dem Gast, da weißt du echt manchmal nicht mehr weiter, ne? Mhm. Ich meine, im ersten Moment ist das erstmal besser, wenn der dich dann nicht mehr sieht, wenn er halt auf dich hat, ne? Mhm. Ist klar, und dann geht die Maike eben hin und regelt das ganz diplomatisch. Mhm. Du bist wie alt? Ich bin 25. 25. Und wie lange arbeitest du jetzt schon als Hure? Seit 7 Jahren. Seit 7 Jahren. Immer schon in demselben Haus, von dem du jetzt anrufst? Nee, nicht immer. Hier bin ich meistens für den Winter über. Ja. Du hat die Maike gerade erzählt, dass sie euch das Essen warm macht, ja, was die Chefin gekocht hat für euch. Hast du auch so ganz lange Schicht immer bis tief in die Nacht hinein? Nee, überhaupt gar nicht. Das ist jetzt ein... So um 5 Uhr nachmittags an und gehe meistens so um 1 Uhr nachts schon wieder nach Hause. Achso, da hast du quasi gleich Feierabend. Oder jetzt schon Feierabend? Richtig. Ja. Wie geht denn das denn für die anderen Kolleginnen, die die ganze Nacht arbeiten? Gibt es da nochmal irgendwas Warmes zu essen oder eine Leckerei zwischendurch? Ja, klar, ist immer. Also Leckers haben wir auf jeden Fall immer hier. Immer Schokolade zu beruhigen, ne? Die Nerven. Das heißt, ihr könnt immer runtergehen, wenn ihr ein bisschen Zeit habt und auch ein Pläuschen halten, ne? Doch. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Da braucht man ab und zu einfach mal, um abzuschalten. Das glaube ich, ja. Also, was wäre ein guter Puff ohne eine gute Nachtfrau? Er wäre kein guter Puff, ne? Stimmt. Kann man so sagen. Genau. Jenny, alles Gute dir und gib mir ganz kurz nochmal die Maike. Okay, tschüss. Tschüss. Hi Jürgen. Also Lob über alles, ne, Maike? Ja. Wie lange planst du das noch zu machen? Ist das ein Job, wo du sagst, da kann ich alt bei werden? Also ich sage mal, vielleicht 4-5 Jahre noch Nachtschicht. Mhm. Und dann bin ich am Betteln meine Chefin, dass ich die Tagschicht bekomme, weil ich koche sehr gerne. Aha. Und backe gerne. Es gibt am Tage neben der Chefin auch noch eine Tagfrau. Nein, das macht die Chefin persönlich. Das macht die Chefin alleine dann, ne? Und eine ganz, ganz liebe Chefin. Also, ein wirklich ungewöhnlicher Beruf, den ich so noch nicht gehört habe, dass es eine Nachtfrau in den entsprechenden Einrichtungen gibt, wusste ich nicht. Mhm. Aber wie wir jetzt alle gehört haben, ist das eine wichtige Sache. Ja, weil wie gesagt, Frau und Frau können besser reden, als wenn hier ein Mann sitzt. Ja. Interessiert das gar nicht. Ja. Ich sag mal, wie gesagt, wenn ein Mädchen, sag ich mal, nach Hause möchte und irgendwo stimmt das Geld nicht und dann darf sie nicht nach Hause. Mhm. Und dann kommt sie natürlich zu mir und ist am Weinen und hier und da. Ich kann dann nur, wie gesagt, nichts Großartiges zu sagen. Was ich kann dir keine Tipps geben. Mhm. Aber was sind denn so die Hauptprobleme, mit denen die Mädchen zu dir kommen? Was so in Schlagworten mal gesagt? ja, ich sag mal, Geld, ne? Mhm. Also, weil, ich sag mal, ist auch im Moment, ja, Geld, Freund, Kinder, weil es sind ja jetzt nicht nur wie Jenny 25-Jährige da, es sind ja auch Ältere hier. Die auch quasi Familie haben, ne? Die oder Kinder zu Hause die haben. Wo manchmal auch der, die Kinder teilweise nichts davon wissen. Und so, und ich meine, das belastet doch. Klar, dann ist es natürlich wunderbar, wenn man jemanden zum Ausquatschen hat. Ne? Ja, und ich sag mal, wir sind, also ich lobe das Haus wirklich, samt Chefin, die Chefin auch. Chefin hat ein riesengroßes Herz für die Mädchen. Na, die wird aber ganz stolz auf dich sein. Du hast sie jetzt schon so in den Himmel gelobt. Ja, sie ist auch einfach super, Jürgen, weil ich bin 10 Jahre lang seelisch-psychisch krank gewesen, nicht rausgegangen vor der Türe, gar nicht. Ja. Sie hat mir eine Chance gegeben, mich wieder aufzubauen. Und deshalb, also das, ich bin ihr lebenslang dankbar dafür, dass sie mir also so viel Vertrauen hat. Ja. Und ich bin dir dankbar, dass du uns hier angerufen hast und uns von diesem Beruf erzählt hast, der auch wichtig ist. Und vor allen Dingen muss ich noch sagen, Jürgen, meine Mädchen wissen, von 1 bis 2 ist Domian. Ist das wahr? Da darf keiner kommen, da darf kein Protest sein. Dann grüße ich jetzt mal ganz herzlich die Mädels in deinem Haus. Ja, alles Gute euch allen und auch dir für den Job weiterhin alles Gute. Ja, auch Jürgen. Tschüss, Maike. Tschüss. Also, wenn ihr euch auch mit mir unterhalten wollt, egal über was, Telefonnummer 0800 5678 111, der heiße Draht, die heiße Nummer hier zu uns, zu mir ins Studio. Tina ist dran und Tina ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Tina. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich hatte noch nie Sex. Mit 22 Jahren. Genau. Das ist nicht so ganz dramatisch, aber auch schon ungewöhnlich, würde ich sagen. Ja. Und zwar, also ich bin seit einem Monat verheiratet. Mein Mann ist 13 Jahre älter als ich, ist 35. Moment, du bist verheiratet seit einem Jahr? Seit einem Monat. Seit einem Monat. Ja. Und bei ihm ist es so, er hat ein Vorhautproblem bzw. eine Vorhautverengung. Mhm. Also das heißt, die Vorhaut geht maximal einen halben Zentimeter zurück und weiter geht nichts. Mhm. Das heißt, also wenn wir, also wir haben schon mal versucht miteinander zu schlafen, zweimal, aber es geht nicht, weil er dabei höllische Schmerzen hat. Hast du denn, bevor du deinen Mann kennengelernt hast, deinen jetzigen Mann, auch noch nie irgendwelche sexuellen Kontakte gehabt? Nein, gar nicht. Hattest du denn Freunde, also wo schon so ein bisschen was gelaufen ist? Ich sag mal so, außer Petting eigentlich. Wie viele Freunde hast du, oder wie viele Männerbekanntschaften hast du gemacht vor deinem jetzigen Mann? Also 3, kann ich sagen. Also das war aber alles nur so, ja, Spielerei eher. Also mal einen Monat, mal 2 Wochen, mal ein Vierteljahr, aber länger nicht. Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden, dass du jetzt, während du auch nur verheiratet bist seit einem Monat, noch keinen Sex hattest? Das liegt an deinem Mann und nicht an dir. Genau. An ihm, ja. Nun ist dieses Problem der Phimose, der Vorhautverengung, ja nur ein ganz kleines Problem. Da geht man zum Arzt und lässt sie beseitigen. Ja, das denke ich auch. Aber er hat eine Heidenangst davor. Ach. Weil, also er hat einen Arbeitskollegen, der hat ziemlich genau das gleiche Problem gehabt wie er. Er hat auch seiner Frau zuliebe machen lassen und es ist schiefgelaufen und jetzt geht gar nichts mehr. Was ist denn da schiefgelaufen? Das weiß ich nicht genau. Also ich kenne es nur von meinem Mann, von den Erzählungen. Also der Arbeitskollege kann nun überhaupt keinen Sex mehr machen, gar nichts. Und auch keinen Handbetrieb, gar nichts. Also was da genau vorgefallen ist bei der Operation, ich weiß es nicht. Also, soweit ich informiert bin, ist das ein absolut kleiner und sehr, sehr harmloser Eingriff für einen Urologen, einen Chirurgen, der in, ich will es jetzt nicht beschwören, aber sicher in 98% aller Fälle gut geht. Ja, also das heißt, du würdest mir oder uns auch raten, er soll es machen lassen. Tina, absolut, absolut. Ich verstehe gar nicht, dass dein Mann, diese Vorhautverengung, hat er die schon lange? Seit, also das ganze Leben lang, ja. Sein ganzes Leben lang. Er hat dann folglich auch sein ganzes Leben lang auf Sex verzichtet. Genau. Und der ist ja wesentlich älter als du, sagst du. Ja, 13 Jahre älter. Das verstehe ich nicht. Hat er sich denn noch nie beraten lassen mit deinem Urologen? Doch, schon, klar. Also er ist da gewesen, hat gemeint, was kann man machen? Geht's auch ohne OP? Kann man irgendwas anderes machen? Sagt der Urologe, nein. Also wenn Sie ein ausgefülltes Sexleben haben möchten, würde ich Ihnen eben zu dieser OP raten. Und dann, ich meine, gut, im Fernsehen sieht man viel und in Büchern liest man auch viel. Und er sieht halt in dem Sinne nur die negativen Seiten. Also ich habe einen sehr guten Bekannten, der hat es kürzlich machen lassen, im Alter von, ich weiß nicht, 28 Jahre alt ist er. Das war ein ambulanter Eingriff, der ist so danach wieder nach Hause gegangen. Ach so, das heißt also, er muss gar nicht jetzt einen Klinikaufenthalt... Also, Nein, also ich weiß ja nicht genau, was da vorliegt bei dir, aber ich sage nochmal, ich glaube, dass das ein sehr harmloser Eingriff ist. Und er sollte dringend zu einem Urologen gehen, sich genau erklären lassen, was gemacht wird, wo es gemacht wird und welche Risiken bestehen und wie wahrscheinlich vor allen Dingen die Risiken sind. Ja, also ich sag mal gut, also die ganze Zeit war ja strikt dagegen, ich werde das nie machen lassen, auf gar keinen Fall und für eine Frau schon gar nicht. Und jetzt habe ich ihn ja wenigstens so weit, dass wir nächste Woche wohl mal zu einem Urologen gehen werden. Immerhin. Also so weit ist es schon, aber er ist halt irgendwie doch noch, weil ich frage immer schon, was meinst du, machst du es jetzt, machst du es nicht? Ja, ich weiß nicht. Ich möchte halt gerne von ihm ein klares Wort haben, ja oder nein. Also höre mal, das ist aber auch schon ein Satz, wenn er sagt, für eine Frau mache ich das schon gar nicht. Gut, ich muss dazu sagen, als ich ihn kennengelernt habe, er hat mir von Anfang an gesagt, hör zu, es ist mir peinlich drüber zu reden, ich sag's dir aber, ich habe da ein Problem. Mhm. Also Sex, so wie du es dir vorstellst, geht nicht. Entweder akzeptierst oder lass es. Sozusagen. Ich verstehe nicht, was in diesem Mann vorgeht, dass der verzichtet ja nun freiwillig auch auf einen großen Bestandteil seiner Sexualität. Sozusagen, ja. Weil er so ängstlich ist, da ist es manchmal beim Zahnarzt, wird es viel schlimmer sein, sage ich, als dieser Eingriff. Ja. Wie sieht denn überhaupt, oder sah denn bisher eure Sexualität aus? Was habt ihr denn gemacht miteinander? Also außer Petting sage ich mal gar nichts. Mhm. Also ich habe es bei ihm, ich sag mal, Handbetrieb gemacht und er bei mir auch. Also ihr seid schon mal gegenseitig zum Orgasmus, habt ihr euch gebracht? Das schon, ja. Mhm. Aber ich meine so, wenn er es so macht, ist es auch schön, keine Frage. Also ich komme schon auch zum Orgasmus, es befriedigt mich auch. Aber es ist eben nicht es ist nicht perfekt, ne? Genau, diese Neugier, wie ist Sex eigentlich? Was ist es für ein Gefühl? Ist es ein anderes Gefühl? Ist es ein weniger schönes Gefühl? Das macht mich eben so neugierig, wo ich sage, bitte tu es für mich. Also Tina, jetzt red ihm nochmal richtig gut zu. Und sieh zu, dass dieser Termin auch wirklich eingehalten wird oder durchgeführt wird. Ja. Mit dem Urologen. Und wenn er unsicher ist, dann soll er zu zwei Urologen gehen oder gar drei und sich von dreien beraten lassen. Ne? Dann ist es noch ein besseres Gefühl, wenn man vielleicht drei Meinungen von Fachleuten hört und es dann machen lässt. Ja. Gut, ich wollte nur mal deine Meinung hören, ob du uns dazu raten würdest. Absolut, absolut. Nach Rücksprache mit einem guten Arzt, absolut. Weil euch geht einfach ganz viel Spaß und somit auch Lebensqualität in der Sexualität flöten. Ja klar, schon. Die Sehnsucht ist halt da von seiner Seite ja auch. Eben. Also er sagt ja auch schon, ich würde gern mal wissen, wie ist es, wenn, sozusagen. Und also wenn das alles jetzt so gut weiterläuft, wird er das vielleicht kurz nach Weihnachten vielleicht sogar schon wissen. Ich hoffe. Ich weiß nicht, wie schnell abhält, aber so ich denke mal, so nach 4-6 Wochen kann man dann schon mal zur Sache gehen. Ja, ich hoffe. Also schönen Gruß an den Mann, er soll sich nicht anstellen. Das haben ich danke dir noch. Tausend andere auch. Ein ganz großes Lob an deine Sendung. Vielen Dank. Mach weiter so. Okay. Dankeschön. Tschüss, Tina. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit der 80-jährigen Annemarie. Guten Morgen. Hallo, Annemarie. Ja, hallo. Hallo, Annemarie. Hallo, Marianne, ich höre dich sehr schlecht, aber ich höre auch schlecht. Ja, aber ich hoffe, dass du mich jetzt gut verstehen kannst. Annemarie. Bitte? Du hast mich angerufen. Ich kann nichts verstehen. Oh, ja, ja, jetzt haben wir ein Problem. Du kannst mich überhaupt gar nicht verstehen? Hallo? Ja, ich kann nichts verstehen. Nee, dann haben wir aber auch ein technisches Problem, glaube ich, oder? Und dann haben wir die Telefonleitung funktioniert nicht richtig. Ich verstehe leider nichts. Du verstehst überhaupt gar nichts? Nee, dann können wir es leider nicht machen. Dann bitte ich mal die Regie, das nochmal zu testen, ob wir das nochmal neu angehen. Ich leg jetzt mal auf, Annemarie, wir versuchen es nochmal. Okay? Ja, es funktioniert nicht. Dann frage ich meine Regie, mit wem es weitergeht. Mit Kerstin. Und Kerstin ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hi. Hallo Kerstin. Jetzt bist du schneller dran als erwartet. Ja, bin ich. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich bin Friseuse und Kosmetikerin. Du bist Friseuse. Wie schön, dass du sagst, ich bin Friseuse. Ja. Normalerweise darf man das ja gar nicht mehr sagen. Ne? Man sagt dann, das darf man. Man sagt, man sagt Friseurin, Hairdesignerin. Oder Hairmanagerin oder also ein Quatsch. Ja, so eine Scheiße, ne? Ja, finde ich auch. Friseuse ist doch ein toller Beruf und auch ein toller Ausdruck. Ja, aber weißt du, warum ich eigentlich anrufe? Nee. Also, es war letzten Dienstag, da hattest du eklige Berufe, ne? So war es, ja. Und ich sollte eigentlich in der Sendung durchgestellt werden. Da haben wir schlimme Sachen uns anhören müssen hier. Ja. Und manche waren gar nicht so tapfer und haben durchgehalten, sondern haben ausgeschaltet. Ja, und ich war ganz tapfer, aber ich bin nicht mehr durchgekommen. Ja. Und zwar ist Folgendes. Ich frisiere und schminke Tote. Ach. Ja. Du frisierst und schminkst Tote? Ja, und das ist eklig. Also ich bin jetzt 2,5 Jahre dabei und es war wirklich widerlich, was ich da schon alles erlebt habe. Aber irgendwo ist es auch schön, weil man die Leute auf ihren letzten Weg begleiten kann. Ne? Du machst das im Auftrag eines Bestattungsinstitutes? Ich bin, ja, und zwar hatte die Frau des Bestatters, die hat eine Babypause und da bin ich da so reingerutscht. Hast du gedacht, ja, das machst du und macht man irgendwo, ne? Machst du das nebenher? Hast du? Nee, jetzt hauptberuflich. Jetzt hauptberuflich sogar? Damals habe ich es nebenher gemacht. Wie viele Tote frisierst du denn am Tag? 5 bis 6. Jeden Tag? Jeden Tag, ja. Ach. Und irgendwo ist es, weil die Toten, also wenn ich, also zu Anfang war jemand immer mit dabei, es war immer jemand mit dabei. Wo wird das denn gemacht? In der Leichenhalle. In der Leichenhalle. Von diesem Bestattungsinstitut, die haben Kühlhallen und so. Aber die toten Menschen liegen doch. Wie machst du das, dass du an den Kopf richtig rankommst? Ja, ich frisiere vorne rum und die Seiten, das ist also hinten nicht. Also, schneidest du auch noch die Haare? Ja, weil bei Toten wachsen die Haare ja wahnsinnig schnell. Wenn die gestorben sind, die Fingernägel und die Haare, die wachsen ja wahnsinnig schnell. Die wachsen also in vier, wenn jetzt meinetwegen eine Leiche kommt, die ist 14 Tage alt, da sind die Haare ja, ich weiß nicht wie, also normalerweise beim lebenden Menschen wachsen die Haare 1 Zentimeter im Monat. Wahnsinn. Und bei den Toten wachsen die also, ich will jetzt nicht übertreiben, aber bestimmt 10 Zentimeter im Monat. Das wusste ich aber nicht. Und die Fingernägel auch. Also die haben richtige Klauen. Mhm. Und das ist manchmal so gruselig, wenn du da... Also zu Anfang war ich ja ganz mit jemandem da drin, weil ich bin ja also wirklich gelernte Friseuse und Kosmetikerin. Und jetzt stehst du da alleine in der Leichenhalle? Und jetzt bin ich alleine in der Leichenhalle. Und manchmal... wenn so Tote so ganz frisch sind, die geben ja auch Geräusche von sich. Wenn du die bewegst oder so, dann machen die manchmal so rap oder die glupsen, weil die letzte Luft rauskommt. Mhm. Und dann denkst du wirklich, die erzählen dir was. Also das ist ganz schlimm. Boah, ist das gruselig, wenn das du sagst, dass die Geräusche von sich geben. Das ist ja, jetzt hab die Und ja. Das Schlimmste, was ich jemals erlebt, darf ich dir das erzählen? Ja, erzähl es. Hast du noch so viel Nerven? Ja, ich halte es noch so haarscharf aus. Ich muss dich aber noch viele Sachen fragen, aber erzähl erst mal. Ja, pass auf, das ist nämlich Folgendes. Da war eine männliche Leiche, die hat sich erhängt. Und die hing, also ich denke mal, ich weiß es nicht genau, 3-4 Tage, ich habe gar nicht nachgefragt. Mhm. Und durch dieses Erhängen wird der Hals ja ganz lang. Mhm. Und dann hat der Bestatter, der hat dann die Leiche in unser Bestattungsinstitut geholt. Und der hatte auch noch Klamotten an und die müssen ja ausgezogen werden, die Leichen. Und die haben den auf so eine Art Stuhl gesetzt. Mhm. Und durch diesen langen Hals ist der Kopf nach vorne gefallen und der Kopf ist direkt auf den Magen gedrückt. Und der hat einen ganz langen Ton von sich gegeben. So, also soll ich es mal nachmachen? Ja, aber bitte nur ganz kurz nur. Ja, so, boah, so ganz komisch, so einen ganz dumpfen Ton kam da raus aus diesem Mund. Das war die Luft, das war der Luftdruck, war das? Der Luftdruck, der durch diesen Magen, was da noch im Magen war. Boah, das ist ja gekommen. Halt, das ist ja wirklich super krass. Das war so gruselig. Das ist ja wie im Horrorfilm. Ja, und da ist mein Chef, der wirklich 30 Jahre das Unternehmen leitet, der ist laufen gegangen. Der ist laufen gegangen, der hatte solch einen Blick. Und das war so gruselig, aber es war wirklich nur Luft. Jetzt träumen wir alle wieder schlecht nachher. Ja. Aber ich will dich trotzdem noch ein paar praktische Fragen stellen. Ja. Du schneidest die Haare. Ja. Geht's auch noch weiter? Machst du da auch noch Dauerwelle oder sowas rein? Nein, das natürlich nicht. Du schneidest und frisierst, du legst, ja, legst sie so. Ja, hingelegt, das Haar, dass das schön liegt und dann werden die noch so ein bisschen, da kommt ein Camouflage-Make-up drauf, also dass diese Unreinheiten und so alles abgedeckt wird. Ein bisschen Lippenstift, ein bisschen Wimperntusche. Mhm. Dann werden ja die Augen, die werden ja zugeklebt. Mit was werden die zugeklebt? Mit Atomkleber. Mit Atomkleber? Ja, die werden also, dass sie nicht aufgehen. Machst du das oder wurde das vorher? Nein, das macht alles der Bestatter. Das macht der Bestatter. Die dann nur, also da habe ich nichts mit zu tun. Wie lange bist du in der Regel dann mit einer toten Person beschäftigt? 2 Stunden. So lange? Ja. So lange. Das machst du den ganzen Tag. Das ist ja nun auch ein ganz ungewöhnlicher Beruf. Ich bin da auch nur reingerutscht. Mhm. Machst du das gerne? Jetzt, heute. Puh. Ja, was soll ich jetzt sagen? Na, die Wahrheit. Ja, also mittlerweile ist es normal. Am Anfang, ich konnte keine Nacht mehr schlafen, weil es ist ja auch so. Also ich habe ja 2 oder 3 Wochen hatte ich eine zur Seite, die mir das gezeigt hat. Und die ist dann in Rente gegangen und dann habe ich es übernommen. Ich wollte ja so cool sein und ja, machst du mal und so, ne? Und dann irgendwo hast du denn das Gefühl, wenn du alleine in der Leichenhalle stehst und da sind die Toten. Du denkst, boah, da hat der Finger sich bewegt. Da, ja, das ist so. Es ist wirklich so. Ich wundere mich, dass du das so noch sagst, obwohl du das so oft gemacht hast. Ja, weil wir, die wir das nie gemacht haben, würden wahrscheinlich so denken und nach jedem Geräusch oder jeder Bewegung gucken, dass da noch was ist. Es ist wirklich so. Du denkst wirklich. Also, das war noch keine Antwort auf meine Frage, Kerstin. Ja. Ne, die Frage war ja, macht dir das Spaß? Welcher Beruf macht dir dein Beruf Spaß? Aber hallo, und wie mir der Spaß macht. Ja, aber du hast doch auch manchmal solche schlimmen Fälle. Ja. Da wüsste ich manchmal nicht drauf zu antworten. Du sollst jetzt nicht über meinen Beruf reden, sondern wir reden über deinen Beruf. Ja, nein, im Ernst. Das, nee, es macht keinen. Also, ja, doch, es macht schon, irgendwo macht es Spaß, weil das Geld stimmt. Ja, ja, gut, das Geld stimmt. Zum Beispiel früher habe ich als Friseuse und Kosmetikerin, da hatte ich vielleicht, sagen wir mal, 2000 Mark netto. Und heute habe ich 6000 Mark netto. Andererseits kann man ja auch sagen, das ist natürlich viel Geld, ne? 6000 Mark netto. Ja. Man kann natürlich auch sagen, es ist ja auch noch ein sehr sinnvoller Beruf. Denn du erweist diesen toten Menschen die letzte Ehre. Das tue ich auch. Also ich mache mich nie über die lustig wie andere. Unsere Totengräber, die lachen denn. Und du richtest die auch nochmal für die Angehörigen schön her. Also es ist ja ein durchaus sehr sinnvoller Job, den du da machst. Wie ist das denn bei dir? Wir haben ja in der Sendung haben ja einige Leute angerufen, die mit Tod zu tun haben. Und alle erzählten, dass sie von ihrer Umwelt und von Freunden und Bekannten gemieden werden. Wie ist das bei dir? Was sagen deine Freunde und Bekannte und Verwandte zu deinem Beruf? Es gibt welche, zum Beispiel bin ich viel so, dass ich ausländische Freunde habe und denen würde ich es nicht erzählen, weil die da wirklich so eine Hemmschwelle haben. Die wissen das nicht. Aber meine Deutschen, die wissen das. Also ich bin jetzt nicht, dass das jetzt heißt so, aber die wissen das. Aber die ausländischen Freunde, die würden zum Beispiel nicht mehr mit mir essen gehen oder sonst was. Die hätten da Probleme mit. Arbeitest du immer mit Handschuhen oder machst du es ohne Handschuhe? Mit Handschuhen. Immer mit Handschuhen. Ja, das mache ich schon. Ist das so bei dir auch? Das haben auch einige damals in der Sendung erzählt, dass wenn du nach Hause kommst, du arbeitest ja den ganzen Tag in der Leichenhalle, ne? Ja. Dass du diesen vielleicht doch Geruch gar nicht so aus der Nase rauskriegst? Ja, es ist so. Du schmierst dir unter der Nase so eine Art, so eine, wie nennt sich das, so eine Salbe. So eine Paste, ne? Und dann riechst du das nicht so. Es ist natürlich ganz schlimm, wenn dann wirklich Wasserleichen kommen. Oder Leichen, die schon, ich weiß nicht, wie lange da liegen oder so. Das ist natürlich ganz schlimm. Aber müssen denn, es werden doch nicht alle hergerichtet, ne? Das werden alle Leichen hergerichtet. Alle Leichen hergerichtet. Denn es ist ja so, die Angehörigen haben ja ein Recht davor, dazu, dass... Mal reinzugucken. Da reinzugucken, obwohl wir den Angehörigen sagen, ja, zum Beispiel, wenn jemand so einen Sekundentod hatte, das ist beim Autounfall oder so, dass da platzen ja alle Adern im Gesicht, da kannst du auch nichts mehr machen. Dann musst du aber trotzdem, wenn die Angehörigen das sehen wollen, dann musst du die irgendwo herrichten. Irgendwo. Und wenn du da Make-up ohne Ende drauf tust, nicht, dass die Adern alle nicht zu sehen sind, das musst du schon machen. Oder zum Beispiel, was ich nicht mache und was ich ablehne, was ich nie gemacht habe, ist Kinder und Babys und so. Das mache ich nicht, das könnte ich nicht verkraften. Das wollte ich genau dich gerade fragen, wie es für dich ist, wenn du mit Kindern arbeitest. Nee, das tue ich nicht. Das mache ich nicht. Weil Kinder sind auch irgendwo, wenn du sie da liegen siehst, sie sind so schön, die brauchst du nicht schminken. Da kommt vielleicht so ein ganz bisschen Puder drauf oder so. Die Kerstin verdient viel Geld in diesem Job, hast du gerade gesagt. Ne? 6000 Mark netto, das ist eine richtige gute Stange Geld. Und dann kommt es ja noch da, wenn du verweste Leichen hast und so, dann kriegst du ja noch einen Zuschlag, ne? Ach so, also je verwester eine Leiche ist, desto mehr Zuschlag kriegst du, weil das ist ja unzumutbar. Das heißt, bei anderen Berufen eine Schmutzzulage oder so, ne? Das ist bei uns also, ja. Du verdienst ganz gut Geld, du wirst auch Urlaub haben. Ich stelle mir gerade folgende Situation vor. Mhm. Du warst in Urlaub, vielleicht 3 Wochen Mallorca, tolles Leben und Sonne und Leben, live, Spaß und so etwas. Nee, ich fahre ja nicht nach Mallorca, ich fliege ja auf die Philippinen oder nach Kanada oder nach... Okay, ist egal. Ich meine jetzt, du bist richtig ausgestiegen für ein paar Wochen, ne? Ja. Und wenn du dann so an... Die neue Woche steht bevor, in der du wieder arbeiten musst. Mit welchem Gefühl sitzt du dann Sonntagabend da und weißt, morgen am Montag muss ich wieder an diese Arbeit? Also das ist folgendermaßen, und zwar ist es so, ich denke immer oft an mich, wenn ich jetzt mal sterbe. Mhm. Und da habe ich Angst vor, weil ich möchte nie da so ausgeliefert sein, wie die Leichen da liegen, ne? Also da habe ich Angst vor, wahnsinnige Angst. Ich habe Angst davor, dass ich mal irgendwann so ausgeliefert daliege wie die Leichen. Was willst du dagegen tun? Also ich würde mich verbrennen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, das war jetzt zwar auch eine Aussage, aber nicht die Antwort auf meine Frage. Wie es dir so geht, wenn du lange Urlaub gemacht hast und da kurz davor stehst, wieder anzufangen? Dann denke ich, scheiße, da musst du wieder hin. Mhm. Mhm. Aber in meinem Beruf, was ich eigentlich erlernt habe, das kannst du nie... erreichen, so diesen Lebensstandard, den ich jetzt habe. Ne? Also ich mag schon, das Geld ist natürlich ein ganz ausschlaggebender Punkt. Das ist ein ausschlaggebender Punkt und das sage ich ganz, ganz ehrlich, das ist es auch. Ne? Ein sehr ungewöhnlicher Beruf. Ja. Und ich glaube, wir könnten noch viel reden, aber auch sicher über Details, aber ich möchte es auch nicht überbeanspruchen, weil viele Leute das auch nicht so verkraften können, wenn man das dann zu haargenau alles erzählt. Nein, aber ich muss auch noch eins sagen, wenn wir so Leichen herrichten, wir machen das mit Respekt. Mhm. Also ich habe schon von vielen gehört, zum Beispiel von meiner Schwägerin, da ist die Uroma gestorben und die haben die so respektlos in diesen Sarg geworfen. Mhm. Also das finde ich unmöglich. Mhm. Also ich mache das immer so, dass die Leute dann auch wirklich sehen, die werden mit Respekt behandelt und so. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ist es eigentlich für dich einfacher oder ist es egal, ob du einen Mann, eine männliche oder eine weibliche Leiche herrichtest? Das ist egal. Das ist bloß egal. Keine Kinder. Das will ich nicht. Bloß keine Kinder. Aber ich denke immer, es muss mit Respekt gemacht werden und dass die Angehörigen denken, Mensch, der hat es. Mhm. Also zum Beispiel sage ich auch allen Angehörigen, Mensch, bestattet die Leute wirklich in ihren eigenen Klamotten und nicht in diesen blöden Leichnämen und so, sondern dass sie wirklich so einen Anzug anhaben oder ihr Lieblingskleid oder sonst was. Ne? Kerstin, das war interessant, mit dir gesprochen zu haben, weil ich und sicher ganz viele draußen auch nicht wissen oder gewusst haben, dass es sowas gibt und so einen Job gibt. Du bist Friseurin, Friseuse, die tote Menschen herrichtet und schön gestaltet für die Beerdigung. Genau. Mhm. Ich danke für deinen Anruf und wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, okay. Auf Wiederhören. 1.32 Uhr, 46 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Uhr 33:50, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, das könnt ihr jetzt machen, hier live im Radio, bei 1 live und im WDR Fernsehen, ihr müsst nur anrufen. Das ist die Telefonnummer 0800 5678 111 und darauf hoffen, dass ihr durchkommt. Oder ihr könnt auch faxen. 0800 5678 110. Wenn ihr faxt, bitte nicht die Telefonnummer vergessen, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Christian ist dran und Christian ist 24 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo? Hallo Christian. Hallo Domian. Warum hast du angerufen? Warum? Mhm. Ja, weil ich mit dir sprechen wollte. Ja, über welches Thema? Über eine Art Sucht. Was ist das? Ich laufe bei mir durch die Wohnung und jetzt bin ich an einen Türblocker bekommen hier. So. Also es kommt keiner im Moment. Nein. Gott. Du hast selbst bei dir geklingelt. Ja, also es ist so, das hört ja gar nicht auf. Die Tür hängt und wenn die Tür aufgeht, dann gibt es da so ein Holzding, was dann so Metall. Ah ja, ich kenne das. Ja, ich weiß nicht, wie die heißen. Ja. Jetzt erzähl mal, was der Grund des Anrufes ist. Also der Grund, also warum ich dich anrufe, ist, weil ich gerne mit dir sprechen wollte und dachte, dass es mir mein Leben erleichtert sozusagen. Mhm. Weil ich habe eine Art Sucht, ich lehre das jetzt einfach. Mhm. Und das ist eine Art Essstörung. Ich weiß nicht, wie ich das, oder ich weiß es nicht. Und zwar, ich esse Kerzen. Wie bitte? Das hört sich. Du isst Kerzen? Ja. Die normalen Kerzen, die man so verbrennt? Ja, genau. Die genommenen Kerzen. Das hört sich jetzt. Hört sich an. Ja, sehr komisch. Aber erzählen wir erstmal weiter. Ja, und das plagt mich natürlich. Also, ich meine, es weiß keiner. Und es ist einmal halt. Es plagt mich natürlich. Diese Sucht ist mir auch unangenehm. Und dazu kommt natürlich, dass es unglaublich ungesund ist. Christian. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass ganz viele Leute sagen, die das gerade hören, ne? Das gibt es doch nicht. Glaube ich mir. Das ist doch eine Verarsche. Es gibt doch keinen Menschen, der Kerzen isst. Das habe ich mir auch am Anfang gedacht. Also, das ist eigentlich nicht. Aber wie lange isst du denn schon Kerzen? Zwei, drei Jahren ist das. Und wie viele Kerzen? Ey, ich muss fast lachen dabei, entschuldige. Also wenn es jetzt stimmt, möchte ich dir nicht zu nahe treten, aber ich muss trotzdem ein bisschen schmunzeln. Aber wie viele Kerzen am Tag isst du denn? Das kommt immer ganz drauf an, ob ich daran denke oder ob ich überhaupt die Möglichkeit habe, aber so durchschnittlich ein bis zwei Kerzen. Und wie groß sind die Kerzen? Ganz normalen. Kerzenständer, diese weißen, also nur weiße eigentlich. 20 Zentimeter? Nein, 20. Genau. Nein, ich sag, die sind 20 Zentimeter lang. Ach so, ja, doch, ja, ungefähr. Die sind auch nicht so dick, haben auch nicht einen großen Umfang. Warum immer nur weiße? Also, das kommt ja ganz auf den Geschmack an. Also, es ist, und die anderen, die sind auch parfümiert oder. Mhm. Das ist widerlich. Also das ist wie Entschuldige, wenn ich das. Ich muss immer wieder ein bisschen lachen dabei, weil das so absurd sich anhört. Wie isst du die denn? Kaust du die richtig und schluckst es runter? Die lutsch ich. Also lässt es weich werden im Mund und lutscht es ab. Nee, also normal nehme ich halt Stückchen und ach so. In den Mund, wie Schokolade lutschen, so ungefähr. Also schmeckt das denn? Das ist ja die Sucht. Also es ist ja nicht irgendwie, das ist ein unglaublich geiler Geschmack, wenn ich das so sagen kann. Das ist unbeschreibbar eigentlich, wenn sich dieser, so eine Art Film im ganzen Mund, Gaumen, überall, kann man nicht beschreiben. Das ist einfach. Den dort isst du aber nicht. Bitte? Den dort in der Kerze. Dort? Ja. Nein. Also du knabberst du die Stückchen ab von der Kerze rundherum und lässt die im Munde zergehen quasi. Man kann das ja so rumschneiden und dann den Wachs so abziehen. Das frage ich mich natürlich, wenn es denn stimmt, was du mir erzählst. Und ich gehe allmählich davon aus, dass es stimmt. Was? Wäre schön, wenn es nicht stimmen würde. Was? Wäre schön, wenn es nicht stimmen würde. Ja. Welche Auswirkungen hat das auf deinen Magen, auf dein Verdauungssystem? Ich war schon mal beim Arzt und hab den gefragt, also ich habe ihm nicht gesagt, dass ich das mache, sondern nur, was passiert, wenn man und Wachs isst. Und ja. Das ist ja künstlich, das ist ja nicht dieser Bienenwachs, sondern dieses künstliche Stearin. Mhm. Aus Erdöl ist das, glaube ich, weiß ich nicht genau. Und ich weiß es auch. Das ist ziemlich sehr, sehr giftig für den Magen, für die Magenschleimhaut, für die Speiseröhre. Also hast du denn schon, du machst es jetzt schon so lange, hast du denn körperliche Beschwerden? Hast du Magenprobleme, Darmprobleme? Magenprobleme habe ich täglich. Also es kommt, also sonst so gut geht mein Magen eigentlich im Augenblick nie. Isst du diese Kerzen auf nüchternen Magen oder isst du sie, wenn du schon irgendwas anderes gegessen hast? Die esse ich eigentlich auf nüchternen Magen. Und, also ich darf davor nichts gegessen haben. Also es kommt ja nur auf diesen Geschmack an. Und der muss ganz rein sein. Und dann darf ich auch nichts trinken dabei oder so. Also Wasser darf ist schon okay, aber nichts essen und auf leeren Magen. Ich bin völlig baff, muss ich sagen. Also das habe ich in meinem Leben noch nie gehört, sowas. Ich auch nicht. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen? Auf diese Idee muss man ja erstmal kommen. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Stück Kerze im Mund gehabt. Also das war vor 2,5, 3 Jahren, also als es angefangen hat. Und da stand eine Kerze auf dem Tisch und ich wollte einfach mal ausprobieren. Ich meine, wie kleine Kinder, die nehmen auch alles im Mund. Und dann habe ich einfach mal probiert halt. Und es war halt ein schönes Gefühl im Mund. Und ich konnte das ja selber, konnte das selbst nicht glauben, dass ich jetzt gerade ein Stück Kerze und genossen habe, richtig. Und dann habe ich das nochmal gemacht und dann ging das immer so weiter. Du bist nicht Stefan Raab. Du bist nicht Harpe Kerkeling. Nein. Du bist da nicht versteckte Kamera. Nein. Du bist wirklich Christian und du sagst mir wirklich die Wahrheit. Ja. Hast du das irgendjemandem schon mal erzählt, was du da tust? Nur meiner Mutter. Was sagt die Mama? Die hat mir nicht geglaubt am Anfang erstmal. Und ich habe es dann halt gezeigt, also ich hat auch sehr viel Überwindung gekostet jetzt. Und die fand das ganz verrückt, natürlich. Ich verstehe das ja auch. Also wenn mir das jemand erzählt hätte vor 3 Jahren oder 4 Jahren, würde ich das ja auch, finde ich ja auch lächerlich eigentlich. Aber es ist halt ein Problem für mich. Und sie hat versucht mir zu helfen, aber ich hatte nie so ein gutes Verhältnis zu ihr und wir haben dann gestritten und alles jetzt ist halt mehr abgebrochen und das habe ich ihr auch erst davor gesagt und ich möchte auch nicht mehr mit ihr darüber reden. Okay. Wie lebst du? Lebst du alleine? Also alleine wohne ich, ja. So meinte ich das, ja. Hast du eine Beziehung, eine Freundin, einen Freund? Nein, im Augenblick nicht, ne. Bist du also solo? Was machst du beruflich? Ich bin Student. Du bist Student. Was studierst du? Physik. Christian, ich bin jetzt ganz ratlos. Ratlos in zweierlei Hinsicht. Dass ich immer noch nicht so ganz überzeugt bin, ob es stimmt. Ich neige dazu, dir zu glauben. Es gibt alles, warum soll es das nicht auch geben? Und die zweite Ratlosigkeit ist darin zu finden, dass ich, außer dass ich dir sage, du musst dringend zu einem Psychologen, dir nichts weiter sagen kann. Weil es ist ja ein psychisches Problem, was dahinter steckt und du wirst ja über kurz oder lang auch ein großes, schweres körperliches Problem haben. Ja. Hast du das denn versucht? Ich meine, du bist ja kein dummer Mensch. Dir ist ja klar, wenn du Physik studierst, denkst du naturwissenschaftlich und dir ist klar, was das für eine Auswirkung auf deinen Körper hat. Hast du schon einige Versuche unternommen, davon loszukommen? Also versucht, also habe ich es eigentlich noch nicht. Also man denkt ja als rationaler Mensch, das ist ja völliger Unfug und wieso macht man sowas, aber es gibt so viele Ärzte, die rauchen und also damit habe ich mir das auch erklärt. Mir ist das alles bewusst. Ja, klar. Und die Ärzte rauchen und trinken und irgendwelche Abgeordneten rauchen Koks und vielleicht, man weiß es nicht. Da gehe ich von aus eigentlich, aber es tut und, auch aber nicht. Du hast jetzt hier heute Abend bei mir angerufen und dich mit der Geschichte bei mir gemeldet und dich mit mir unterhalten. Warum? Weil du, das so fing unser Gespräch vorhin wollte, auch an. Seit anderthalb Jahren habe ich mit keinem Menschen darüber gesprochen. Und das ist ein unglaublich schönes Gefühl, das loszuwerden. Auch schon vorhin mit einer Frau, mit der ich da gesprochen habe. Ich habe ja 3 Leuten von euch erzählt und alles. Und das hat auch schon genervt am Ende, aber das tut unglaublich gut und ich finde die auch ganz toll und ich wollte das einfach mal so verkünden einfach. Du wolltest es verkünden, aber mit dem Verkünden, wenn es denn stimmt, sage ich immer noch, ist es ja nicht getan. Es muss ja jetzt auch irgendwas passieren bei dir. Ja, ich hoffe natürlich auf einen Rat, der mich überzeugt auch. Also ich habe es mich nicht selber geschafft, mich zu überzeugen davon. Der Rat wird jetzt folgendermaßen aussehen, dass ich dir anbiete, erstmal mit meinem Psychologen gleich zu reden. Gerne. Und dann wird mein Psychologe dir sagen, was er für richtig hält, was du tun musst. Und was du vielleicht dringend sogar ganz schnell tun musst. Weil du spielst, wenn es denn stimmt, mit deinem Leben, mit deiner Gesundheit. Und es ist erstaunlich, dass du überhaupt noch gesund bist, dass du keine, ich weiß nicht, irgendwelche schweren Krankheiten schon hast. Also so oft verdau ich die auch nicht. Also ich erbreche oft auch, nachdem ich die gegessen habe. Also es ist. Erbricht sich das automatisch von sich aus oder steckst du den Finger? Das ist 20 Minuten später oder so. Dann weg ist dann. Aber hat nicht denn, immer, aber oft kommt das vor, dass das passiert. Aber hat man denn nicht da im Hals noch so eine schmierige Schicht, die man gar nicht wegkriegt, wenn man Wachs runtergeschluckt hat? Das ist schon unangenehm. Mhm. Also es ist schon, also die ersten 20, 30 Minuten ist das halt, hat dieser Kick im Mund, das ist nicht zu beschreiben. Mhm. Und danach ist dann ganz, ganz schrecklich natürlich. Also es ist mir schlecht und es ist, wenn man drüber nachdenkt, unglaublich lächerlich eigentlich. Mhm. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Also, hast du schon mal eine Freundin gehabt? Anders ja, Thema ja, jetzt. Ja. Anders Thema. Hast du? Mhm. Ja. Mhm. Aber in dieser Zeit nicht, während du das jetzt machst? Nein. Das nicht. Mhm. So, Christian, wir machen das jetzt so. Du legst auf und mein Psychologe Ferdinand ist das heute Nacht, ruft dich an. Und wir werden das mal so weiter verfolgen, weil das ja so ein ungewöhnlicher Fall ist. Also ich hoffe, du glaubst mir. Also, ja, obwohl ich immer noch so ein kleines Gefühl habe, dass ich denke, wer weiß. Deshalb machen wir das folgendermaßen. Du unterhältst dich jetzt mit meinem Psychologen. Mhm. Und dann möchte ich, dass wir, das heißt meine Redaktion und du, etwas in Kontakt bleibt. Und wir uns in irgendeiner abgelaufenen Zeitspanne, weiß ich jetzt von drei Wochen oder so, nochmal unterhalten darüber. Können wir machen. Ja? Also du legst auf und mein Psychologe ruft dich wieder an. Okay. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss und alles Gute, Domian. Dankeschön. Also das ist ja nun völlig verrückt. Ich neige dazu, ihm zu glauben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin gespannt, was mein Psychologe gleich sagen wird. Ich glaube ihm. Mann, oh Mann. Claudia, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Claudia. Hallo, Domian. Hast du es gerade mitgehört? Ja. Was sagst du dazu? Naja, ziemlich heftige Geschichte. Klang er glaubwürdig? Ja, ich denke schon. Eigentlich schon, ne? Ja. Mhm. Aber jetzt zu dir. Ja. Also mein Thema heute Abend sind Rollenspiele. Rollenspiele? Jawohl. Ist das was Versautes? Wie man es nimmt. Ah! Erzähl. Erzähl also, alles. Ich habe jetzt seit einem Dreivierteljahr einen Freund. Mhm. Und es ist eine total schöne, vertrauensvolle Beziehung. Mhm. Und wir schlafen auch oft zusammen. Mhm, wie schön. Ja, genau. Und angefangen hat das Ganze eigentlich so mit kleinen Fesselspielchen und so. Ja. Das Ganze mal ein bisschen zu kicken. Ja. Ach so, es sind dann doch solche Rollenspiele. Es gibt ja auch ganz andere Rollenspiele, die mit Sex gar nichts zu tun haben. Ja, klar. Erzähl mal weiter von euren Rollenspielen. Nee, nur ist Sex für mich eigentlich so nichts Versautes. Na, natürlich nicht. Ach, das war auch nur ein böses Scherzwort von mir. Ja. Nein, natürlich. Erzähl weiter. Okay, ja, und irgendwann haben wir mal gemeint, man könnte ja mal was anderes machen. Was junge Leute sich so überlegen. Ja, genau. Mhm. Dazu muss ich sagen, mein Freund ist 5 Jahre jünger als ich. Mhm. Und also noch in einer sehr experimentierfreudigen Phase. Er ist 19. Genau. Mhm. Das finde ich nicht weiter schlimm, weil das kommt mir etwas entgegen. Mhm. Ja, ich habe früher mal im Krankenhaus gearbeitet, da hatte ich noch einen Kittel zu Hause liegen. Hat er gemeint, zieh den doch mal an, ist bestimmt ein netter Anblick. Ja, einen weißen Kittel. Ja, genau. Ja. Ja, habe ich das dann auch gemacht. Mhm. Und war, wie soll ich sagen, erstaunt über den Erfolg. Du hast diesen weißen Kittel angezogen und so wie ich euch kenne, warst du unter dem Kittel nackt. Genau. Naja, das habe ich dann schon richtig eingeschätzt. Ja, genau. Und ja, wie, es war ein voller Erfolg. Was ist denn dann passiert? Nur nackt im weißen Kittel und es ging schon ab, oder wie? Nee, da wollte ich eben gerade zu kommen. Ja, entschuldige, dass ich dich unterbrach. Ja, und man hat ja auch ein bisschen Fantasie. Also hat er dann den Patienten gemacht. Aha. Ja, und ich als Krankenschwester zu ihm gekommen, so nach dem Motto, ja, wo fehlst denn und so weiter. Ja. Er hebt die Bettdecke, ja, ich habe da ein etwas größeres Problem, können Sie mir da nicht behilflich sein? So hat er es gespielt? Ja, genau. Mhm. Gar wie auf einer Bühne? Ja, so. Mhm. Also man denkt sich da schon so kleine Geschichten so aus. Und schwuppdiwupp warst du eine Urologin? Nee, also man fängt dann an so ein bisschen zu streicheln und so und immer so mit den Worten, ach, hoffentlich erwischt uns die Oberschwester nicht und so. Mhm. Also ja, ihr habt dann, ihr habt dann so richtig real gespielt, du bist Krankenschwester, als Patient und ihr habt euch vorgestellt, ihr seid in einem Krankenhaus. Ja. Und fummelt an euch rum. Ja. Und die Spannung, dass vielleicht die Oberschwester reinkommen könnte in eurem Rollenspiel, hat euch dann ganz ratzig gemacht. Ja, sozusagen. Ja, und so fing's an. Ja, das war so das Erste. Ja. Wie? Ja, dann noch beispielsweise, was noch so eine Sache war mit Schüler und Nachhilfelehrerin. Dann bist du die Nachhilfelehrerin, kombiniere ja, genau. ich mal. Und was hat denn die Nachhilfelehrerin an? Doch nicht wieder einen weißen Kittel. Nee, also mit ganz normalen Kleidern. Ja, ja. Mhm. Ja, habe ich dann halt gefragt, ja, alles gut gelernt vom letzten Mal und so weiter. Mhm. Also ihr spielt das dann so richtig, du kommst rein mit Unterlagen unterm Arm und er sitzt dann an einem kleinen Tischchen, oder? Nee, also ganz normal in seinem Zimmer. Ja. Ich habe in seinem Schreibtisch dann jetzt ein Heft hochgenommen, also so realistisch muss es jetzt doch nicht sein. Mhm. Ja, und was hast du denn weiter zu ihm dann gesagt? Er hat dann erzählt, ja, ich habe alles gut gelernt vom letzten Mal. Kriege ich jetzt eine Belohnung? Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, wie sieht's denn aus mit deinen Biologiekenntnissen und so weiter? Ja, und dann was hast du ihn weiter gefragt? Ja, dann hat er gemeint, ich kenne mich da nicht so aus. Wo kommen denn die kleinen Mädchen und Buben her zum Beispiel? Gehen wir dieser biologischen Frage mal nach. Ja, habe ich ihm halt die Hand so geführt zu den einzelnen Teilen des weiblichen Körpers. Mhm. Und er hat halt so einen aus ganz unwissenden Jungen gemacht. Von diesem Biologieunterricht träumen natürlich alle, ne? Wenn ja, es denn nicht wirklich so wäre. Ja, das ist dann auch sehr wild ausgeartet. Mhm. Was macht ihr denn so? Das sind ja nur die Anfänge, ne? Die zarten Anfänge eurer Rollenspiele. Ja. Jetzt, wie ist es denn aktuell? Was war denn das? Erzähl uns doch mal euer letztes Rollenspiel, was ihr gemacht habt. Ja, das letzte, das war wieder mal die Krankenschwester. Achso, die Krankenschwester ist so ein, das ist schon so der, so ein Highlight beim Spiel. Ja, das war jetzt so das zweite Mal eigentlich. Achso. Gibt's denn noch was Ausgefallenes, was ihr spielt? Außer Krankenschwester und Nachhilfe? Was hat man denn nochmal gemacht? Der Hausherr und das Hausmädchen, das dann so sauber macht und vom Hausherrn verführt wird. Mhm. Achso, es ist nicht so, dass du immer in der dominanten Rolle bist, also mit der Lehrerin. Das, kann, so. Das kann auch sich umdrehen, die Verhältnisse. Ja. Heißt das denn, dass ihr beiden Süßen mehr oder weniger euren Sex immer so über diese Rollenspiele jetzt erlebt? Nee, bei weitem nicht. Es gibt auch schon mal die Blümchennummer. Ja, also es gibt auch mal nächtelang bloß kuscheln oder so. Mhm. Oder einfach mal ganz normalen, lieben, netten Blümchensex. Ja. Aber da habt ihr was Schönes entdeckt für euch, ne? Ja, also das ist auch nicht jedes Mal. Also manchmal so öfters mal in der Woche, dann mal einen Monat gar nicht. Also aber ihr solltet natürlich jetzt auf der Suche sein, vielleicht im Fernsehen, bei Filmen und weiß ich, was es alles so gibt, welche neuen Rollen ihr euch so ausdenken könntet, ne? Na, vielleicht unbewusst, aber Ich meine, das ist nur ein schlauer Tipp von mir für euch, dass ihr vielleicht noch mehr Rollenspiele findet, die euch Spaß machen können. Ja, also was wir jetzt auch so ein bisschen für uns entdeckt haben, sind so leichte SM-Sachen. Mhm. Also mit Fesseln. Zum Beispiel der Metzger und das Schwein oder so. Nein. Nee. Nein, so nicht. Nein, so natürlich nicht. Nee, einfach ganz normal so ein bisschen fesseln und auch mal sich gegenseitig ein bisschen verhauen oder so. Ja. Also, Claudia 24 mit ihrem jungen Freund, der 19 Jahre ist. Die beiden machen oft Rollenspiele und haben großen Spaß daran und erleben so eine sehr umfassende Sexualität. Stimmt, ne? Ja, das ist schon wahr. Ich muss auch dazu sagen, das geht auch bloß, weil wir wirklich ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zueinander haben. Das glaube ich. Also, das hätte ich mit keinem meiner vorherigen Freunde irgendwie auch nur ansatzweise machen können. Ich wünsche viel Spaß weiterhin. Alles Gute, du grüßt mir deinen Freund. Ja. Und denkt euch noch viele schöne Rollenspiele aus. Werden wir tun. Auf Wiederhören. Okay, viel tschüss. Spaß noch bei der Sendung. Ja, tschüss. Jo, tschüss. Guido, 35, guten Morgen. Ja, hallo, morgen, Domian. Hallo, Guido. Ich hatte vor 3 oder 4 Wochen bei dir angerufen. Das Thema Angst vor der OP. Ach, ja, irgendwas... Sag nochmal konkret, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich sollte am Magen operiert worden, weil mein Magen auf die Speiseröhre gerutscht war. Ich weiß. Und, genau. Aber vorab, ein anderes Thema, ganz kurz, der Christian. Also die Sache glaube ich ihm, absolut, weil ich einen guten Freund vor 5 Jahren dadurch eigentlich verloren habe. Der ist jämmerlich verreckt daran. Der aß auch Kerzen? Er hat Kerzen und Kreide gefressen. Ach. Also richtig viel und kam da eigentlich nie von weg. Und wir haben uns eigentlich kennengelernt, auch mal bei einer Untersuchung für Magenspiegelung. Und der hat es also auch am Magen gekriegt, der hat Magenkrebs gekriegt am Zuschluss und ist dann am Magenbluten jämmerlich verreckt. Ja, dann hoffe ich, dass ich ihm nicht ungerecht getan habe vorhin, aber ich habe... Nee, klar, man glaubt nicht. Wo ich das damals auch gehört habe, habe ich gedacht, sowas gibt es doch gar nicht. Also. So, jetzt fasst du nochmal ganz kurz zusammen. Es ging bei dir darum, dass der Magen... sich zu weit nach oben entwickelt hat, ne, und dass er nicht schließt. Genau. Ne, und dass endlich die Speisen, die du isst, und dass du gar nicht mehr liegen konntest, ne, so schlimm genau, war das. Ich habe so im Sitzen gepennt und überwiegend und hatte ja großen Schiss davor und genau. Und die Operation, da die OP ja auch noch verschoben wurde um eine Woche, wurde dann mit meinem Schiss immer schlimmer. Ja. Aber ich bin am 31. Oktober operiert worden. Die Operation sollte zwar nur eine Dreiviertelstunde dauern, sie hat dann 3,5 Stunden gedauert, weil es dann doch sehr kompliziert war und die wollten eigentlich dann auch aufschneiden, aber Gott sei Dank nicht. Jetzt habe ich halt, mein Bauch sieht das aus wie 5 Einschusslöcher. Achso, die haben das mit so Endoskopen gemacht? Genau. Ah ja. Ja, und wie fühlst du dich jetzt heute? Jetzt geht's absolut super. Absolut super. Du kannst auch wieder richtig schlafen und dich gerade hinlegen. Ich kann gerade schlafen, das ist ja das Krumm. Das ist ja das, was ich also gleich ausgetestet habe. Gut, mit dem Essen ist es halt so, ich darf halt nicht so schnell essen, weil ich habe vorher ziemlich schnell gegessen, was eigentlich bei mir eigentlich normal war und jetzt kann ich also nicht mehr schnell essen. Wir erklären nochmal, dass einfach letztendlich der Magen hat sich nicht geschlossen, ne? Ja genau, der war also bis 80% auf die Speiseröhre gerutscht und die 80% waren auch überhalb des Zwerchfells, also das Zwerchfell, was Oberbauch und Unterbauch trennt, war 8 cm weit eingerissen und der Magen lag eben unterm Herz oder hinterm Herz, über der Lunge und überall da oben, wo er nicht hin soll. Wahnsinn, und du hattest so eine Angst vor der Operation, ich weiß es noch, wirklich. Ich weiß es noch. Und jetzt ist es gut gelaufen. Wie lange hast du eigentlich nicht richtig schlafen können, also wie man halt schläft im Liegen? Also ich schätze mal so gute mindestens 6 Jahre. 6 Jahre, das muss ich mir vorstellen. 6 Jahre hast du im Sitzen geschlafen, ne? Ja. Und jetzt kannst du dich wieder richtig in dein Bett legen? Ja gut, das ganz flach ist es nicht. Also ich denke mal eine Stufe, so an diesem Ding, an das Bett, was hochstellen kann. Guido, ist es denn jetzt so, dass die Sache damit erledigt ist? Oder? Naja gut, ich muss morgen nochmal in der Klinik zum Nachuntersuchen und in 2 Wochen nochmal zur Magenspiegelung, weil das ja operiert ist alles und vernäht ist, ob das alles dicht ist und ich denke aber... Damit ist es gegessen oder besteht die Gefahr, dass das nochmal irgendwie aufgeht oder nochmal sich entwickelt so? Ja, ich glaube eigentlich nicht. Also ich weiß vom Arzt, dass zum Beispiel meine Mageninnenwand aussieht und ich habe es auch gesehen. Sie haben also ein Bild gemacht, wie eine Mundlandschaft. Und zwar hatte ich Magengeschwüre. Da meine Magensäure ziemlich hoch war, ist das alles abgeätzt. Und es sieht also aus. Also, es ist gut ausgegangen, ne? Du hast eine schöne Operation hinter dir und du hast dich bei uns gemeldet. Das freut mich sehr und es freut mich natürlich, dass es dir gut geht, Guido. Und wünsche dir von ganzem Herzen, dass es weiterhin bergauf geht und einfach gute Genesung. Genau. Und jetzt habe ich eine ganz andere Frage. Ich habe dir einen Brief geschickt. Ganz schön. Die Sendung ist gleich zu Ende. Wir können nicht mehr weiterreden, Guido. Tut mir leid. Ach so. Ich verabschiede mich von dir. Und wenn du einen Brief, wenn du einen Brief geschickt hast, werde ich den auch dann hierher kriegen und lesen. Okay? Okay. Alles Gute. Klar. Tschüss. In der Technik, Annette Bastian. Morgen heißt unser Thema dramatische Lebensveränderungen. Erzählt mir von euren dramatischen Lebensveränderungen aus eurem Leben. Gute Nacht und bis morgen. 1 Uhr Radio ist live und WDR Fernsehen. Bye bye.